بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir haben in der letzten Predigt, wo wir über den jüngsten Tag geredet haben, sind wir zum Punkt gekommen, wo alle versammelt werden im Versammlungsort. Die gesamte Menschheit wird dort versammelt sein. Und dieses lange Stehen und die Sonne direkt über ihren Köpfen, werden sie anfangen zu reden untereinander und zu sagen, warum schauen wir nicht und suchen nach jemandem, der zum Erhabenen Allah geht und Fürsprache für uns einlegt bei ihm. Dass der Erhabene Allah mit der Abrechnung beginnt. Und dann werden sie sich sagen, dass doch die besten Geschöpfe die Propheten und Gesandten sind. Und deshalb werden sie sich aufmachen und die Propheten aufsuchen und sie darum bitten, dass sie zum Erhabenen Allah gehen sollen und ihn darum bitten, dass er mit der Abrechnung beginnen möge. Weil sie diese Lage nicht mehr aushalten können, diese Lage am Versammlungsort. Und so werden sie zu Adam a.s. gehen, zu Nuh. Sie werden zu Musa, zu Ibrahim, zu Isa a.s. gehen. Und sie werden sie darum bitten und all diese Propheten werden ihnen dieselbe Antwort geben. Sie werden zu ihnen sagen, mein Herr ist heute sehr zornig, wie er nie zuvor zornig war. Aber auch nie danach so zornig sein wird. Rette dich meine Seele, rette dich meine Seele. Alle werden sagen, dass sie nicht dahin gehen wollen. Und jeder wird sie zum anderen schicken. Bis sie dann letztendlich zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kommen werden. Zum besten Geschöpf, zum edelsten Geschöpf. Auch ihn werden sie ihn dann bitten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dann werden die Menschen zu mir kommen und sagen, O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Dir wurde von deinen Sünden vergeben, was vorher war und was später sein würde. Solltest du nicht für uns bei deinem Herrn Fürsprache einlegen? Siehst du nicht, in welchem Zustand wir uns befinden? Und daraufhin wird der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich aufmachen und zum Erhabenen Allah gehen. Und wenn er dann am Thron angekommen ist, wird er sich niederwerfen und er wird den Erhabenen Allah lobpreisen. Auf eine Art und Weise, die nie zuvor gemacht wurde, so wie der Erhabene Allah es ihm beibringen wird. In einer anderen Überlieferung wird erwähnt, dass er in diesem Zustand der Niederwerfung eine Woche verweilen wird. Und dann wird der Erhabene Allah zu ihm sagen, O Muhammad, erhebe dein Haupt, erhebe dein Kopf und bitte, denn deine Bitte wird erfüllt und lege Fürsprache ein, denn sie wird erhört. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er dann seinen Kopf erheben wird und dann wird er sagen, O Herr, meine Umma, meine Umma, meine Umma. Das ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Überlieferung hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnt, dass Allah ihn fragen wird, was er wolle, was sein Anliegen ist. Und er wird ihm sagen, dass er ihm doch versprochen hat, Fürsprache einlegen zu dürfen. Und der Erhabene Allah wird ihm sagen, dass diese gewährt ist. Und dass er nun Fürsprache einlegen soll. Und sie wird von ihm angenommen werden. Und dann sagt der Erhabene Allah zu ihm, kehre zurück. Also zu den Leuten, die dort noch immer stehen im Versammlungsort und wartet darauf, denn ich werde kommen. Denn ich werde bald kommen. Und somit kehrt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zurück. Zu den Menschen, die darauf warten, dass der Erhabene Allah kommt. Und versucht euch mal in die Lage zu versetzen. Die gesamte Menschheit ist an einem Ort versammelt. Und auch genauso die Dschinns. Alle stehen da an einem Ort und sie alle blicken zum Himmel hin, wartend darauf, dass der König der Könige kommt, dass der Erhabene Allah kommt. Sie schauen alle zum Himmel, wartend darauf, dass der Erhabene Allah kommt und mit der Abrechnung beginnt, damit jeder weiß, wo es hingeht. Den einen wird es ins Paradies führen und den anderen wird es ins Höllenfeuer führen. Aber sie wollen nun, dass diese Abrechnung beginnt, weil sie so sehr oder so lange dort gestanden haben, unter dieser Hitze, unter diesem Gedränge, und sie wollen einfach, dass diese Abrechnung beginnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Demütig werden sich die Gesichter vor dem Lebendigen und Beständigen senken und wirklich enttäuscht wird, wer als Last begangenes Unrecht trägt. Alle werden sie darauf warten, dass der Erhabene Allah kommt. Demütig, ihre Gesichter in den Himmel wendend, schauend, wann der Erhabene Allah kommt. Und diejenigen, die enttäuscht sein werden, werden diejenigen sein, die Unrecht getan haben hier im Leben. Und dann wird sich der Himmel aufspalten. Und dann werden alle Engel des ersten Himmels weil die Himmel, sie werden bewohnt von den Engeln. Und der erste Himmel, der wird sich aufspalten. Und alle Engel, die in diesem ersten Himmel sind, sie werden herabsteigen. Und sie werden doppelt so viele sein wie die Menschen und die Dschinns an diesem Versammlungsort. Und sie werden sie sehen, die Menschen werden sie sehen und die Dschinns werden sie sehen, wenn sie die Engel herabsteigen. Und sie werden sie an diesem Ort umzingeln. Und die Menschen werden zu ihnen sagen, ist unser Herr mit euch? Ist unser Herr bei euch? Weil sie glauben, dass der erhabene Allah jetzt gekommen ist. Aber sie werden sagen, nein, noch nicht, aber er wird bald kommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Und am Tag, da sich der Himmel Wolken hervorbringend aufspaltet und die Engel eindrucksvoll herabsteigen werden. Und Ibn Abbas radiallahu anhu, er sagte, die Bewohner des ersten Himmels von den Engeln steigen herab. Sie werden doppelt so viele sein wie die Menschen und die Dschinn. Daraufhin werden die Engel die Geschöpfe auf dem Versammlungsort umzingeln. Wenn die Geschöpfe die Engel sehen, werden sie fragen, ist unser Herr unter euch? Und die Engel, sie werden sagen, nein, er kommt noch. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Erwarten sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu ihnen kommt und die Engel? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Der Erhabene Allah wird kommen an diesem Tag. Und auch die Engel werden mit ihm kommen. Und deswegen müssen wir wissen, dass der Erhabene Allah kommen wird auf eine Weise, die seiner würdig ist. Und du darfst jetzt nicht anfangen, dir vorzustellen oder versuchen, dir vorzustellen, wie kann es sein, dass der Erhabene Allah kommt. Du musst fest daran glauben, dass er kommen wird. Nach dem Wie darfst du nicht fragen. Weil egal, wie sehr du dir versuchst, diese Sache vorzustellen, du sollst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala anders ist. Du kannst dir ihn nicht vorstellen. Aber du musst fest davon überzeugt sein und daran fest glauben, dass er kommen wird, weil er es gesagt hat, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Deswegen, von der Aqidah der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist es, dass sie die Eigenschaften des Erhabenen Allahs bestätigen, die er sich selbst bestätigt hat, oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, ohne diese zu verändern oder ihn mit seiner Schöpfung zu vergleichen oder diese zu negieren oder sonst was. So wie er sich beschrieben hat, so bestätigen wir diese Sache, weil du sollst wissen, nichts ist ihm gleich. Nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich und Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Partner. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über sich selbst, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Sag, er ist Allah einer, Allah der Überlegende, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich. Und an anderen Stelle sagt der Erhabene Allah, Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa, der Al-Abama ist über den Thron erhaben. Und dieses Erhabensein über den Thron, sprachlich gesehen, ist dies bekannt. So wie es Imam Malik, rahimahullah, gesagt hat, er sagte, der Istiwa ist sprachlich bekannt. Das Wie ist unbekannt. Wie erhebt er sich über den Thron? Das wissen wir nicht. Und der Glaube daran ist Pflicht. Du kannst nicht sagen, nein, das kann der Erhabene Allah nicht. Nein, sonst würden wir ihn ja mit seiner Schöpfung vergleichen. Nein, wenn er sagt, dass er sich über den Thron erhoben hat, dann bestätigen wir das. Und dann sagt Imam Malik weiter. Und die Frage danach, also die Frage nach dem Wie, ist eine Neuerung, ist eine Bid'a. Weil die Sahaba den Propheten sallallahu alaihi wasallam genauso wenig danach gefragt haben. Deshalb dürfen wir auch nicht danach fragen, sondern wir bestätigen diese Eigenschaft, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Und sagt der Erhabene Allah an einer anderen Stelle, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen. Du kannst ja Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Wesen nicht mit deinem Wissen umfassen, kannst du nicht. Du kannst dir ihn nicht vorstellen, du kannst dir Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorstellen. So, alles was in deine Gedanken kommt, wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala anders ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass er an diesem Tag kommen wird. Und nachdem die ersten Bewohner des ersten Himmels, also die Bewohner des ersten Himmels herabgestiegen sind, kommen danach die Bewohner des zweiten Himmels. Auch wieder die Engel, die in dem zweiten Himmel wohnen. Und sie werden doppelt so viele sein. wie die Engel, die bereits auf dem Versammlungsort sind, und die Menschen und die Dschinn, doppelt so viel wieder. Und so geht es dann weiter. Dann kommen die des dritten Himmels, des vierten, des fünften, sechsten und siebten. Und sie werden immer doppelt so viele sein, wie diejenigen, die schon da sind. Und dann, nachdem die Engel alle im Himmel herabgestiegen sind und die Geschöpfe umzingelt haben, dann steigen die Träger des Thrones herab. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt hat, diese Engel, die den Thron tragen, kurz zu beschreiben. Und er sagte, der Gesandte Allahs, beschreibend eines dieser Engel, die diesen Thron tragen, diesen mächtigen Thron, er sagte, die Entfernung zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter ist wie die Entfernung von einem Marsch, der 70 Jahre andauert. So gewaltig sind diese Thronträger. Und wie gewaltig ist dann noch dieser Thron? Und wie gewaltig ist derjenige, der diesen Thron erschaffen hat, der Habene Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden. An jenem Tag dann trifft die Stunde ein, die eintreffen wird, und der Himmel spaltet sich, sodass er an jenem Tag brüchig wird, und die Engel befinden sich an seinen Seiten, und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag acht tragen. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts von euch wird verborgen bleiben. Und dann wird der Habene Allah seinen Thron und seinen Kursi dort hinstellen, wo er möchte. Und dann wird der Herr Allah sagen, O Gesellschaft der Dschinn und der Menschen, er ruft sie alle, die Menschen und die Dschinn, ich habe euch zugehört, seitdem ich euch erschaffen habe. Ich habe eure Aussagen gehört und ich habe eure Taten gesehen. Heute hört ihr mir zu. Es sind lediglich eure Taten und eure Bücher, die euch jetzt vorgetragen werden. Wer darin etwas Gutes findet, der sollte Allah lobpreisen. Und wer darin etwas anderes findet, der sollte nur sich selbst rügen. Derjenige, der in seinen Büchern etwas Schönes findet, der hat sich auf diesen Tag vorbereitet und sollte sich freuen und den Haben Allah dafür danken. Aber derjenige, der in seinen Büchern nur Sünden findet, der sollte keinem anderen einen Vorwurf machen, nur sich selbst. Weil ermahnt ist er genug. So oft ist er ermahnt worden und so oft ist er daran erinnert worden. Und er hat ignoriert. Jetzt braucht er sich auch nicht zu wundern, wenn er sein Buch dann aufschlägt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und er spricht zu uns allen an diesem Tag. Er wird sagen, Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, wa an i'buduni hadha siratun mustaqim, wa laqad adalla minkum jibillan kathira, afala takunu ta'qilun, hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, islawha al-yawma bima kuntum takfurun, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Habe ich euch, o Kinder Adam, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Er spricht sie an und fragt sie, ich habe euch doch gesagt, folgt dem Satan nicht. Dann werdet ihr nicht in dieser Lage, in der ihr euch jetzt befindet. Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist ein deutlicher Feind, und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Ihr sollt ihr heute ausgesetzt sein dafür, dass ihr ungläubig wart. Heute versiegeln wir ihnen ihre Münder. Ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihnen sagen, diejenigen, die diesen Augenblick vergessen haben und gesündigt haben und dem Satan gefolgt sind, das ist das Höllenfeuer, was euch angedroht wurde. Das Höllenfeuer sehen sie ja vor ihnen, wie wir bereits gesehen haben, wenn sie gebracht wird. Sie sehen das Höllenfeuer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, das ist das Höllenfeuer, was ich euch jedes Mal angedroht habe. Aber ihr wolltet nicht glauben, deswegen werdet ihr heute in das Höllenfeuer eingehen. Und eure Hände und eure Füße, alle werden heute sprechen und Zeugnis ablegen über das, was ihr getan habt. Und dann wird der Habene Allah einen zu sich rufen, mit dem er als erstes spricht. Und dieser, wer wird es sein? Das wird Adam a.s. sein, der Urvater von uns allen. Der erste überhaupt. Allah SWT ruft ihn zu sich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er berichtete dies, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, indem er sagte, Allah, der Habene, wird sagen, O Adam. Und Adam wird antworten, hier bin ich zu deinen Diensten und alles Gute ist in deiner Hand. Und dann wird der Habene Allah zu ihm sagen, bringe jene hervor, die ins Höllenfeuer geworfen werden. Die gesamte Menschheit ist da versammelt. Und dann ruft er Adam zu sich und sagt, hol aus dieser Menge diejenigen heraus, die ins Höllenfeuer kommen. Und dann wird Adam sagen, wer sind jene, die ins Höllenfeuer geworfen werden, o Herr? Wer sind diese? Daraufhin wird der Herr Allah sagen, von jedem 1999. Von allen, die da stehen, von jedem 1000 bringen 999 heraus, sie kommen ins Höllenfeuer. Und von allen von 1000 wird immer nur einer sein, der gerettet sein wird. Und da sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn die Menschheit das hört, von 1000 wird nur einer entkommen und 999 kommen ins Höllenfeuer. Der Gesandte Allah sagte, selbst die Kinder in diesem Augenblick werden graue Haare bekommen. Kinder, die nichts getan haben, werden graue Haare bekommen, wenn sie hören, dass von 1000 nur einer gerettet sein wird. An dieser Stelle werden die Kleinen grau werden, jede schwangere Frau wird fehlgebären und die Menschen werden trunken wirken, obwohl sie nicht betrunken sind, jedoch wird die Strafe Allahs heftig sein. Die Menschen werden herumlaufen, als wären sie betrunken, wenn sie das hören. Aber sie sind nicht betrunken, sondern sie haben Angst vor der gewaltigen Strafe Allahs. Und als die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dies hörten, hat sie das natürlich mitgenommen. Von 1000 immer nur einer. Und sie sagten, o Gesandte Allahs, wer ist von uns dieser einer immer? Sie wollten wissen, wer dieser eine Gerettete ist. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, seid guten Mutes, denn es wird ein Mann von euch und 999 von Ya'juj und Ma'juj sein. 999, die ins Höllenfeuer kommen werden, zu diesem Augenblick werden von Ya'juj und Ma'juj sein, über die wir bereits geredet haben. Und einer von den Geretteten wird von euch sein. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Ich hoffe, dass ihr ein Viertel der Leute der Paradiesbewohner ausmacht. Und als die Sahaba das hörten, freuten sie sich und sagten und riefen Allahu Akbar und freuten sich. Und dann sagte der Gesandte Allahs weiter, ich hoffe, dass ihr ein Drittel der Paradiesbewohner ausmacht. Und die Sahaba freuten sich umso mehr und sie lobpreisten Allah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hoffe, dass ihr die Hälfte der Paradiesbewohner ausmacht. Und die Sahaba sprachen in Takbir und freuten sich. Und dann sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam weiter, Menschen euresgleichen sind wie ein schwarzes Haar auf dem Fell eines weißen Stieres oder ein weißes Haar auf dem Fell eines schwarzen Tieres. Ihr, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verglichen mit der gesamten Menschheit, seid wie ein Haar, ein schwarzes Haar in einem Stier, was weiß ist. So wenig werdet ihr sein. Aber ihr werdet wahrlich die Ersten sein, die ins Paradies eingehen werden. Deswegen dankt dem Haben Allah dafür, dass er euch zu Muwahhidin gemacht hat, dass sie den Tauhid umsetzen, und dankt auch den Erhabenen Allah dafür, dass er euch zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und danach wird Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alaihi salam rufen. Und nach Nuh alaihi salam wird er Isa alaihi salam zu sich rufen. Und er wird zu ihnen reden und ihnen Fragen stellen. Und dann wird er, der Erhabene Allah, zu allen Propheten reden. An diesem Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala dann jeden zur Rechenschaft ziehen. Jeden einzelnen von uns. Und jeden Einzelnen wird er zu sich rufen und ihm zeigen und ihm darlegen, was er getan hat. Und jeder Einzelne wird in sein Buch schauen und jede einzelne Tat wiederfinden, die er getan hat, egal wie klein sie auch sein mag. Und wie lange du die Sache schon vergessen hast, du wirst ihn auf einmal Dinge vorfinden, die du gar keinerlei Beachtung geschenkt hast. Aussagen, kleine Taten, aber alles wird festgeschrieben sein. Wir werden dann inshallah in der nächsten Predigt sehen, wie dieses dann stattfinden wird. Und was dann an diesem gewaltigen Tag für jeden Einzelnen von uns geschehen wird. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.